Heute begrüße ich im Studio Professor Manfred Nusser, Leiter des Instituts für Erwachsenenbildung und Berater der Bundeskommission für Bildung und Forschung. Herr Nusser, Sie haben bei der Entwicklung der jüngsten Strategie für lebenslanges Lernen in Deutschland federführend mitgewirkt. Was kann sich der Normalbürger darunter vorstellen? Fangen wir vielleicht mal mit der Frage an, was wir heute unter dem Begriff lebenslanges Lernen verstehen. Nach der Definition der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2001, die übrigens noch bis heute unverändert gilt, umfasst lebenslanges Lernen, ich zitiere, alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikation und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt. Zitat Ende. Heißt das nun, dass wir uns im Grunde genommen das gesamte Leben lang in einem ewigen, nicht enden wollenden Lernprozess befinden? Ja, das ist richtig, so könnte man es sagen. Es geht praktisch um das Lernen in allen denkbaren Formen, also um alles, was wir in unserem Leben, in jedem Alter, in jeder Lebensphase unternehmen, um mehr zu wissen, um besser zu werden und zwar gleichermaßen in unserem privaten Leben und in dem gesamten sozialen Kontext wie selbstverständlich auch im Beruf. Führt das bei den Menschen denn nicht zu Frustrationserlebnissen, wenn sie von Anfang an wissen, dass sie immer weiter dazulernen müssen? Ganz im Gegenteil. Ich würde eher sagen, dass das Lernen unser Leben umso wertvoller und interessanter macht. Was wäre denn der Mensch, wenn seine Wissbegierde mit dem Schulabschluss befriedigt wäre? Die Welt und unser Leben sind einem ständigen Wandel unterworfen. Die Welt entwickelt sich und der Mensch als Teil dieser Welt muss mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Doch im gewissen Sinn haben Sie natürlich recht, denn nicht alle Menschen haben das gleiche Lernbedürfnis, insbesondere was das formale Lernen angeht.